So, schönen guten Abend. Wir sind jetzt hier bei der zweiten Ausgabe von unserem kleinen Podcast. Direkt vom Küchentisch. Direkt vom Küchentisch, direkt mit heißem Teechen, wenn es draußen schon um 16 Uhr dunkel wird. Wir sprechen heute über das Thema Vergessen. Und zwar über das Thema Vergessen im digitalen Zeitalter. Ein Harvard-Professor, Viktor Mayer-Schönberger, hat ein interessantes Buch darüber geschrieben. Das heißt, Delete ist im September, glaube ich, rausgekommen. Und ich hatte die große Freude, Herrn Mayer-Schönberger vor einer Woche interviewen zu können. Habe mir deswegen eine Reihe von Gedanken drüber gemacht. Natürlich, weil ich muss mir ja Fragen ausdenken. Und beim Sprechen habe sogar ich gedacht, da muss ich es auch noch abschreiben, was sehr lange dauert. Und ich muss sagen, ich finde den Vorschlag ganz interessant, aber durchaus diskutierenswert. Und deshalb haben wir gedacht, sprechen wir da doch heute mal drüber. Genau. Willst du mal kurz zum Start nochmal die Grundthese nochmal aufzeigen? Ganz genau. Also, Mayer-Schönberger sagt, im Endeffekt, im digitalen Zeitalter werden immer mehr Daten aufgehäuft, alles ist unbegrenzt abrufbar und zwar egal, was ich vor 4 Jahren bei Amazon mal gesucht habe, nicht mal gekauft habe, oder was ich bei Google gesucht habe, oder was ich als E-Mail an Person ABC geschrieben habe. Das wird halt alles gespeichert und das Problem daran ist, und das sagt er, da können wir aber gleich mal drüber diskutieren, dass der Rechner bzw. also die Datenverarbeiter das halt im Endeffekt besser wissen als man selber, weil ich habe natürlich keine Ahnung mehr, was ich am 2.4.2007 genau. bei Google gesucht habe. Wir selber vergessen irgendwie, was ja echt wunderbar ist, und in der Wolke ist das aber alles gespeichert. Und deshalb schlägt er vor, dass man quasi verschiedene Vergessensmechanismen einbauen könnte. Also es gibt einmal den Vorschlag eines digitalen Verfallsdatums, das heißt jedes Mal, wenn ich was speichere oder irgendwo eingebe, soll ich eingeben können, wie lange diese Information verwertbar bzw. gespeichert werden soll. Und zwar interessanterweise sowohl auf meinem Rechner, also wenn ich Fotos rüberlade, als auch wenn ich tatsächlich dann bei Amazon was bestelle, dann sage ich halt irgendwie, und das finde ich auch zum Beispiel ein sehr plastisches Beispiel von ihm, wenn ich ein Reisebuch suche, dann ist das interessant für mich, bevor ich die Reise antrete. Ja. Wenn ich die Reise schon gemacht habe, möchte ich kein Buch mehr dazu angeboten bekommen, weil dann interessiert es mich nicht mehr. Und er sagt, das ist zum Beispiel ja auch im Interesse des Anbieters, weil wenn Amazon oder wer auch immer mir halt irgendwie ein schlechtes Angebot macht, dann interessiert es mich ja nicht mehr. Ich habe zum Beispiel jedes Mal, wenn ich irgendwas bestelle bei Amazon, also ich habe jetzt irgendwie einen Haufen, meine ganze Elektronik kommt eigentlich immer von Amazon. Und direkt nachdem ich eine Kamera gekauft hatte über Amazon, haben sie mir die gleiche Kamera und andere Digitalkameras monatelang angeboten. Ist völlig bescheuert, aber das ist ja eher Amazons Problem. Genau, also das ist irgendwie das eine. Und das andere, das finde ich auch, ich erzähle jetzt erstmal, dann sage ich, wie ich es finde. Er schlägt halt auch so ein Modell des digitalen Rostens vor. Das ist so, wenn ich das richtig verstehe, ist das so ein bisschen so, als würde ich einfach die Daten, die ich im Laufe meines Lebens irgendwie auf meinem Rechner gespeichert habe, wie zum Beispiel die Urlaubsfotos oder alte E-Mails, sowas wie in eine Box packe und auf den Dachboden stelle. Also es ist irgendwo archiviert, aber es ist wirklich quasi in so einer früher Verklappkiste. Da gibt es zwei ganz, ganz spannende Metaphern zu. Weil, also auf der einen Seite ist es ja so eine Datenschutzthematik, auf der anderen aber auch eine Frage von, ich sag mal, Usability oder Informationsmanagement. Also weil alte Sachen ja auch in der Regel dann weniger interessant sehen, manche Sachen bleiben relevant, dann will man die irgendwie präsenter haben. Also so ein bisschen so ein Interface-Problem, dass du halt, wenn du alle Informationen einfach wie E-Mails untereinander hast, die aber gleichwertig dargestellt sind, dann weißt du nicht, was das Wichtige ist, fällt dir schwer, das zu navigieren. Und da gibt es zwei ganz spannende Metaphern, die, also mindestens eine davon ist echt ein bisschen älter. Das ist mir gerade eingefallen, als du das schon mal angesprochen hattest. Das hieß damals der Datenwald oder Datenbaum, war von einem CCC-Mitglied, WAU irgendwas, ich habe seinen Nachnamen vergessen. W-A-U? W-A-U, es war so ein Spitzname, glaube ich. Okay. Wolfgang wahrscheinlich oder so, ich weiß es nicht. Der hat halt gesagt, es ist wie so ein, also Informationsmanagement sollte laufen wie so ein Baum, der voller Blätter hängt, das sind seine Informationen, und nach einer Weile werden die, wenn du sie oft nicht benutzt werden oder länger nicht benutzt werden, fallen die halt langsam so runter, rieseln auf den Boden und werden dann nach und nach immer tiefer im Kompost quasi verbuddelt. So. Okay. Du kannst sie theoretisch dann auch holen, aber in der Regel hast du sie nicht mehr besonders präsent. Wenn du aber was besonders häufig siehst, dann bleibt es halt oben, wird vielleicht auch größer dargestellt, wird dann irgendwann zur Blüte oder wie auch immer man das kann man ja beliebig weiterführen. Das andere, da bin ich kürzlich drüber gestoßen in einem Blog von einer Londoner Designerin, Design Swarm heißt der Blog, Alexandra heißt sie, die Dame, die auch den Arduino entworfen hat, deren Nachnamen ich nicht aussprechen kann. Die hatte einen Hinweis in ihrem Blog über ein Modell, das sollte man sich vorstellen wie eine Schüssel voller Öl und Essig, die quasi voneinander getrennt sind, also übereinander schwimmen, aber es kann immer wieder zu so Vermischungen kommen. Mhm. Und oben hast du quasi einen öffentlichen, präsenten Teil. Das ist Öl, was oben drauf schwimmt. Dann drunter hast du einen halböffentlichen, also dann gibt es einen vermischten Bereich, wenn man so umgerührt hat. Und je weiter du runterkommst, wird es dann so sedimentartig, theoretisch, wo du so deine alten, privaten oder veralteten Informationen sich so auf den Boden irgendwann absetzen. Und du kannst aber selber entscheiden, also wie ist da das Modell? Du kannst selber entscheiden, was öffentlich ist und was nicht öffentlich ist, oder ist das automatisch? Ja, teilweise ergibt sich das ja auch einfach aus der, also teilweise kann man das bestimmen, teilweise ergibt sich das ja einfach aufgrund von Informationsarchitektur und wie Dienste halt angelegt sind. Ja. Also ganz oft ist es ja so, dass der Code einfach vorgibt, das ist jetzt durchsuchbar oder das ist nicht durchsuchbar, weil wenn der Designer keinen entsprechenden Button setzt, dass du es entscheiden kannst, dann ist es halt so. Ja, was ich echt charmant finde, ist der Service, den zum Beispiel Dropio anbietet, eine Plattform für Datenaustausch, wo man auswählen kann, ja. Die Daten sollen so und so lange sichtbar sein, wo ich ja vielleicht auch noch drauf gekommen wäre. Was ich aber clever finde, ist halt zu sagen, die dürfen nur von so und so vielen Personen angeschaut werden. Das finde ich echt ganz interessant, weil dann kann ich mir ja wirklich überlegen, okay, ich möchte, dass die und die fünf Leute sich das halt irgendwie reinziehen, und dann können halt genau die Leute halt irgendwie einmal drauf zugreifen und dann ist halt Schicht. Das so, ich habe das noch nie gesehen, aber also... Asche auf mein Haus, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das Feature soll es wohl geben. Okay. Und also das finde ich eigentlich ganz clever. Wobei ich es einfach auch spannend finde, dass du halt wirklich hingehen kannst und sagst, es soll nach einer Woche gelöscht werden. Ja, und da habe ich dann mit dem Maya Schönberger auch drüber gesprochen. Ich finde das auch echt interessant, weil ich eigentlich denken würde, und da können wir auch vielleicht mit Hinblick auf Amazon gleich nochmal drüber sprechen, oder, also ich will jetzt auch nicht immer auf Amazon rumreiten, bei anderen ist es ja auch so, aber es ist halt immer einfacher, über die Großen zu sprechen, dass die Argumentation der letzten Jahre ja immer ist, das ist das Geschäftsmodell, also wie bei Google, die Suche wird besser, weil halt irgendwie über Schwarmintelligenz, also eben weil die Suchanfragen gespeichert werden können, werden die Suchergebnisse besser und können die, vervollständigen die auch schon Wörter oder korrigieren die Rechtschreibfehler, die Leute machen und so weiter. Das heißt, da ist im Geschäftsmodell von vielen Firmen ja angelegt, dass man ganz viele Informationen speichert. Und ich bin mir unsicher, ob das stimmt, dass es vielen Firmen gut tut, teilweise Dinge wieder zu vergessen. Weil, selbst wenn, also Amazon zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, müsste ja einfach smarter werden. Also die müssten, also da müsste es ja eigentlich eine größere Transferleistung geben. Es ist ja schon auch längerfristig interessant für die, wenn die wissen, dass du eine Kamera gekauft hast. Weil dann können sie theoretisch, je komplizierter dann halt irgendwie die Verknüpfungsalgorithmen dann halt werden, könnten sie dir ja dann anbieten, wenn sie dann halt wissen, du hast noch das neue Buch von so und so halt irgendwie gekauft, dann halt clustern und daraus halt was Neues ableiten, was dich halt vielleicht interessiert. Stimmt, also das ist, ich meine, die haben ganz gute Algorithmen, aber da kann man bestimmt viel mehr draus machen. Oder auch einfach zu sagen, nach anderthalb Jahren bieten sie mir eine neue Kamera an, zum Beispiel. Fände ich auch ganz schlau. Oder nach einem Jahr einen größeren Speicherchip. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich bin ja leider so gemacht, dass ich dann, wenn ich mir aussuchen könnte, wie viel gespeichert werden soll, würde ich immer anklicken, bitte vergiss das einfach sofort. So, weil ich... Ja, das ist ja der große Unterschied zwischen uns, deswegen kriege ich gute Buchempfehlungen und du nicht. Aber ich weiß einfach, welche Bücher ich haben will und welche nicht. Also, da sind wir endlich mal an einem diskursiven Punkt angelangt. Nein, ich bin wirklich so, dass ich halt diese ganze Empfehlungsquatschgeschichte, ich möchte das alles nicht. Ich finde es großartig, also vor allem, vor allem gerade so bei Musikempfehlungsdiensten finde ich es ganz, ganz großartig, weil ganz ehrlich, ich wüsste nicht, woher ich sonst gerade Musik bekommen sollte. So, in meinem Freundeskreis wird nicht mehr genug über Musik geredet, als dass das wirklich reichen würde, um mich komplett mit Musik zu versorgen. Und ich habe keine Nerven mehr, mich in einen Plattenladen zu stellen, Samstagvormittags, wie ich das als Jugendlicher wirklich gern gemacht habe, so, und dann irgendwie 28 Alben irgendwie anzuhören. So, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und ich finde es ganz, ganz famos, irgendwie über wirklich so ein paar redaktionelle Sachen wie Blogs oder sowas was zu finden und zum anderen über Musikempfehlungsdienste. Vor allem, wenn die aufgrund von persönlichen Profilen und nicht irgendwie algorithmisch arbeiten. Aber das Problem ist doch erstmal, nimmst du Seiten wie Last.fm, dann sind die Empfehlungen so schlecht. Ich bin, denke ich, also ich will mal verarschen, kann ich mich auch selber. Ich weiß schon auch, welche anderen Bands aus diesem Land kommen. Ja, nimm Hype Machine, die halt die Blogs irgendwie abgrasen. Zum Beispiel, das ist großartig. Ist mir persönlich ein bisschen zu technolastig so, aber oftmals. Aber ist ja auch Quatsch, so, das kommt ja darauf an, was für eine Tages- und Nachtzeit du dich da quasi irgendwie in das Radio reinhängst. Ja, bei Hype Machine höre ich mir immer nur die populärsten Sachen an und dann passiert es mir immer, dass nach 5 Tracks ich geärgert werde und nicht mehr weiterhören darf, weil ich mich dann anmelden muss, was ich nicht möchte. Echt? Ja. Okay. Nee, weil einfach generell, aber das ist vielleicht wirklich ein Problem von mir. Ich möchte mich wirklich nicht überall anmelden. Dann musst du dich doch nicht mit deinen echten Daten anmelden, um Gottes Willen. Dann nimm halt eine anonyme E-Mail-Adresse auf Gabi Mustermann irgendwie und dann hast du doch überhaupt keine Sorgen mehr. Such dir halt einmal irgendwie einen Namen aus, den du für so Online-Kram benutzt und irgendwie, ich weiß gar nicht, dafür, ist egal? Nein, weiß ich nicht, aber... Ich weiß nicht, dafür ist es mir ehrlich gesagt nicht wichtig genug. Ist egal, wir müssen jetzt auch nicht über meine persönlichen Anmelde... Phobien sprechen. Das ist ja genau im Kern dieser Debatte eigentlich. Also diese Informationsvergessen-Sache ist natürlich wichtig, aber es kommt ja auch darauf an, also in deinem Fall wäre es ja gar nicht so relevant, Informationen zu vergessen, weil du streust viel weniger Informationen. Was bei mir irgendwie ganz, ganz, ganz massiv anders ist. So, ich haue ja jeden Tag so viele Informationen in alle möglichen Online-Dienste. Und um nochmal ganz kurz den Bogen zurückzuschlagen zu diesem Musikding, die Musikempfehlungsdienste, Empfehlungen, die ich jetzt bekomme, die interessieren mich vielleicht in 3 Jahren einfach nicht mehr so, weißt du, weil man verändert seinen Musikgeschmack. Ja. Und da kommt diese Vergessensnummer natürlich irgendwie, da wird es spannend. Ich finde, was mich daran stört, ist ja eigentlich was anderes. Ich bin natürlich auch bekennende Datenschutztroller, sehr, sehr teutonisch in der Hinsicht. Ich möchte das nicht aus demselben Grund, aus dem ich keine Payback-Karte und keinen Kaisers Herzen sammeln will. Natürlich bin ich niemand, der den ganzen Tag mit einem dicken Bündel Bargeld rumläuft, damit er niemals mit EC-Karte kauft. Mhm. Aber ganz ehrlich, das große Argument, was finde ich am einleuchtendsten ist gegen Payback, ist, dass ich auf den Messern-Blog gerne verzichte und dafür aber nicht den Leuten quasi ersparen möchte, Marktforschung zu machen. Nee, genau, aber da geht es ja auch um expliziten Adresshandel. Deswegen will ich ja auch zum Beispiel keine Mailadresse von GMX oder von 1&1, so, weil das sind halt irgendwie im weitesten Sinne Adresshändler oder zumindest gehen sie sehr, sehr, also vermieten deine Adressen bis zum Abwinken und verkaufen sie. Da habe ich einfach keine Lust drauf. Da ist Google tatsächlich einfach wesentlich besser, weil die handeln nicht mit Adressen, weil eine Adresse, mit der sie handeln, ist denen nichts mehr wert. Die wollen wissen, was sie dir an Werbung aufdrücken können, aber es ist scheißegal, ob sie dazu einen Namen haben. Das heißt, es ist ja irgendwie viel besser anonymisiert und trotzdem besser auf dich zugeschnitten. Ja, aber mein Argument war ja ein anderes. Also ich benutze Payback, achso, da habe ich noch nie, ja natürlich habe ich schon darüber nachgedacht, über den Daten. Ich muss aber wirklich sagen, also ich finde alles, wo ich das Gefühl habe, da wird ein Nutzerprofil über mich erstellt, finde ich, in der Tendenz gruselig. Ich bin ja nicht naiv, ich weiß, dass das sowieso die ganze Zeit passiert und das natürlich, ich bin auch jeden Tag, weiß nicht, bis zu 8 Stunden im Netz, wenn nicht gar länger, so in diesem komischen Internet. Und natürlich hinterlasse ich da halt einen riesigen Datenschaden, ich bin ja nicht bescheuert. Nur, ich merke halt, dass sie mich genau an dem Punkt, wo ich mich anmelden muss, immer bekommen, weil ich dann irgendwie denke, okay, damit ist mir halt klar, dass es halt wirklich natürlich auf mich als Benutzer zugeschnitten ist. Was natürlich naiv ist, weil ich weiß natürlich irgendwie, wenn die sich angucken, von welcher IP-Adresse, bla bla bla, aber irgendwie hat das eine andere, finde ich, eine andere Qualität. Ja, und es hat auch ein anderes Commitment, finde ich, für den User. Also wenn, nee, natürlich, genau. Sobald ich mich angemeldet habe. Weil dann muss ich mir das Passwort merken. Das ist ja eh meine große Stärke. Meine Passwörter sind so gut, dass ich sie selber vergesse. Nein, aber lauter solche Geschichten. Nee, nee, das ist Und nicht. das ist problematisch, finde ich. Was ich allerdings interessant finde und wo ich mir sehr unsicher bin, der Meyer Schönberger in seinem Buch argumentiert mit diesem Beispiel, falls wir mal ein bisschen weitergehen, von, ich glaube, Jane und John oder so. Also es ist ein fiktives Beispiel, die Geschichte ist die. Alter Studienkollege John meldet sich bei Jane nach 100 Jahren und sagt, ey, ich habe gesehen im Netz, du kommst auch auf diese Konferenz und wohnst scheinbar auch in dem Ort und ich reise an für die Konferenz, wollen wir uns nicht mal treffen auf einen Kaffee? Und dann will sich Jane ganz kurz bei John zurückmelden, sucht dann irgendwie nach seiner Mailadresse und findet dann einen Jahre alten Streit. Also stolpert über eine E-Mail, in dem sie sich irgendwie ein bisschen angekoffert haben wegen irgendwas, was sie eigentlich schon ganz lange wieder vergessen hatte. Und dann kommt dieses Gefühl wieder, dass sie sich denkt, stimmt, das hatte ich ganz vergessen, aber war ich echt sauer auf den. Und meldet sich dann halt daraufhin nicht bei ihm zurück, weil sie auf diese alte Geschichte gestoßen wurde, obwohl die eigentlich gar keine Rolle mehr für ihr jetziges Leben gespielt hat. Und Maya Schönberger sagt, das ist ein Grund, warum auch im Nicht-Netz, also auf dem privaten Rechner, solche Verfallsdaten irgendwie schlauer wären. Und da, das finde ich interessant, weil das sehe ich, glaube ich, ein bisschen anders. Ich bin mir nämlich unsicher, ich habe alte Briefe von als ich 8 war oder ich habe so Ja, stell dir mal vor, die würden einfach so in Flammen aufgehen, irgendwie aus Selbstschutzgründen. So. Vor allem, woher weiß ich denn jetzt, wann ich das, also wann ich wollte, dass so eine E-Mail verfällt? Also ich fände es auch ganz schön. Ich meine, es stimmt schon, du hast natürlich dann theoretisch eine hundertprozentige Erinnerung dort. Andererseits, also hast du das ja irgendwann auch psychologisch verarbeitet, also auch wenn du es dann nochmal siehst, sollte das ja eigentlich nicht mehr so einen wahnsinnigen Einfluss auf dich haben. Und vor allem, es gibt ja auch diese Idee, ach stimmt, das wollte ich hier eben noch sagen, als du diese zwei, das mit dem Baum und Ja, dem der Essig- und Verrotten und der Ölschüssel. Essig- und Ölschüssel erzählt hast, es gibt ja auch die Idee, dass man es im Endeffekt, das Vergessen so ein bisschen anordnet wie so ein Tech-Cloud. Dass man einfach sagt, okay, das sind so deine ausgetretenen Pfade, also wie das ja auch, keine Ahnung, auf diesen ganzen Yasni und Spock-Seiten halt irgendwie hast, dass du halt irgendwie siehst, das sind die großen Stichworte und das sind irgendwie marginalisierte Sachen, dass du halt sagst, keine Ahnung, was irgendwie 8 Jahre her ist, ist irgendwie so ein bisschen schnulli und ist vielleicht jetzt auch nicht der Hit als Suchergebnis. Auf der anderen Seite ist aber schon so, mich interessiert ganz häufig, gerade also als Journalistin, gerade was die Leute halt vielleicht nicht die letzten 2 Jahre lang gemacht haben. Sondern was davor war oder was nur in den letzten Monaten war? Nö, auch was davor war. Also ich meine, wir können ja mal ein ganz bekanntes Beispiel nehmen, obwohl ich da inhaltlich jetzt nicht auf dem letzten Stand ganz sattelfest bin. Piratenpartei, Bodo Thiessen, glaube ich, Mitglied, der dann eine kleine Funktion übernommen hat in der Partei und der dann ins Gerede gekommen ist, weil er Ach, der Holocaust-Leugner. Der angebliche der Holocaust-Leugner. angebliche Disclaimer, Holocaust-Leugner. Disclaimer. Nein, nee, aber das sind genau solche Sachen. Ich finde das schon interessant und möchte solche Sachen schon ganz gerne geklärt haben. Und wenn du Ja, halt ein Verfallsdatum dann halt irgendwie hast, dann. gut, ich glaube, er hatte die Aussagen aber durchaus oral wiederholt, weil ich glaube, Nee, er war er schon hatte, nee, nee, sehr. nee, nee. Er hat sich schon davon distanziert. So, Ja, aber so ich wie? mich. Jetzt habe ich was aufgebracht. Also, ich habe kürzlich nochmal mit Leuten von der Piratenpartei darüber gesprochen. Also, wenn ich mich recht erinnere, war es, ist es im Endeffekt so, dass er sich davon distanziert hat, aber nicht Total komplett. halbherzig. So ein bisschen Also es halb war so ein gar. bisschen fürs Protokoll. Ja, aber ich meine, das ist halt quasi die andere Seite der Medaille. Ich kann das total gut verstehen, dass man halt sagt, also es gibt da ja dieses berühmte Beispiel von dem Drunken Pirate, dieser Lehrerin in den USA, Lehrerin-Anwärterin in den USA, die bei Facebook ein Foto von sich selber, glaube ich, sogar hochgeladen hatte, Stacy Snyder. Sie war halt auf diesem Foto als Piratin verkleidet und hatte ein Glas in der Hand oder so. Es war kein besonders peinliches Foto. Und trotzdem ist es so, dass sie danach Probleme hatte, irgendwie eine Stelle zu finden, weil halt dieses Ah, wegen Facebook-Foto dann halt Vorbildcharakter oder was? rumgegeistert ist Okay. und dann hat sie ein Problem gehabt. Oder also da gibt es ja x andere Ja, Leute, die dann klar. halt irgendwie über irgendwelche Facebook-Sachen Update-Nachrichten ihren Job verloren haben, bla bla bla bla. Okay, aber das so, ist jetzt. also das ist ja, nee, und was ich eigentlich sagen will, ist, ganz kurz, das ist das Hin und Her. Auf der einen Seite finde ich das richtig, dass die digitale Ära uns jetzt wirklich vor die Frage stellt, wie schaffen wir es, ein vergebendes System zu schaffen, wo nicht alles ohne Ende wieder reproduzierbar ist. Auf der anderen Seite aber Leute wie die zum Beispiel vielleicht den Holocaust geleugnet haben, dann auch auf ihre Aussagen festnageln zu können. Also es ist, ich Genau. weiß es auch nicht Also, aber 100%, ich das weiß die heißt, richtige Antwort natürlich nicht. stecken jetzt zwei ganz, ganz spannende Natürlich Fragen vermische drin. alles. Nee, das eine ist, also das sind wirklich so zwei Punkte, die finde ich echt super spannend. Das eine ist die Frage, dass mit steigender Transparenz gibt es weniger Geheimnisse. Du kommst zum Beispiel, wenn du halbwegs im Netz aktiv bist, oder, nee, wenn du sehr aktiv bist, oder wenn wir einfach mal 5 Jahre weiterdenken, wenn deine Gadgets eh die ganze Zeit Informationen sammeln per GPS und sonstigem Zeug, und dadurch einfach implizit einen Haufen Informationen über dich entstehen, kommst du nicht mehr so einfach damit weg zu sagen, Entschuldigung, ich konnte nicht vorbeikommen bei dieser Feier, weil ich war gerade bla bla bla, weil man ziemlich einfach rausfinden kann, dass das nicht stimmt. Der Gründer von Places, von diesem, ja, der Gründer von Places, einer dieser Dienste, wo du, die inzwischen von Nokia gekauft sind, wo du halt sagen konntest, ich bin gerade an dem und dem Ort, aus welchen Gründen auch immer, hatte aus irgendeinem Grund irgendwas Familiäres gesagt, er konnte kurzfristig nicht zu einer Konferenz kommen, weil er ist an einem anderen Ort, und dann hat sich aber herausgestellt durch seinen eigenen Dienst, dass er natürlich ganz woanders war und das alles nicht so ganz gestimmt hat. Da waren die alle ziemlich sauer. Er hat es später erklärt und auch ganz gut erklärt. Aber die Lehre daraus ist, also entweder wird es eine totale Überwachungsnummer, oder aber du machst halt einfach mehr Sachen, also, oder du weißt mehr über dein Gegenüber, und dann müssen sich halt einfach mal die Leute damit abfinden und du selber, dass du halt aufhörst mit so Notlügen und dann einfach sagst, ich bin halt nicht da, Punkt. Ja, also das ist ein rein soziologisches Phänomen und man kann es wahrscheinlich nicht Das vorhersehen. stimmt, guter Punkt. Dana Boyd, US-Bloggerin, Forscherin, Forscherin, hat genau, also benutzt genau diese Argumentationsstruktur halt, zu sagen, okay, Entschuldigung, aber wenn wir halt alles übereinander wissen, dann irgendwann sind wir dann halt cool damit. Was Genau. sich ja auch zum Beispiel darauf bezieht. Ich weiß nicht, momentan geistern ja immer so komische Meldungen durch die Printmedien tatsächlich so, hui, Facebook verhindert, dass Leute Jobs bekommen, weil da passieren ganz viele schlimme Dinge. Auf der anderen Seite sprichst du ja auch wirklich vermehrt mit Leuten, die halt sagen, ich mache mir eher Sorgen, wenn der Mensch, den ich einstelle, nie in seinem Leben getrunken Ja, genau, hat, also. als irgendwie verbuchen, das so ein bisschen unter Jugendsünden. Aber deshalb habe ich eben Ja, genau, dann weißt du halt, okay, der hat ja auch eine normale Jugend, der ist nicht irgendwie total Psycho, Genau. der nichts von sich preisgeben will, was ja also inzwischen fast schon merkwürdig ist, wenn ich mit jemandem zu tun habe und über den nichts im Netz finde, dann ist er mir zutiefst wirklich, also ich finde es total suspekt. Also es liegt auch in der Es liegt auch Branche, in in der ich deiner arbeite, Branche, ganz natürlich, ne, und auch im genau. Sinne und Interesse. Und wenn da irgendwie ein Schreiner irgendwie anrufen würde und ich finde über den nicht viel, dann kann ich es noch einsehen, dann würde ich sagen, schlechte Geschäftsentscheidung, aber ansonsten nicht weiter verwunderlich, wenn jemand aus dem Internetumfeld, wenn der nicht eine vernünftige oder auch aus dem Politikbereich nicht eine vernünftige einen Track Record hat, der nicht nachvollziehen kann im Netz, dann also will ich mindestens von irgendwie ein paar Leuten wissen, dass sie sich für den verbürgen, ansonsten habe ich da überhaupt keinen Bock drauf. Genau, Moment, aber Also der Default ändert sich, wollte ich nur sagen, so ein bisschen langsam. ja, das stimmt. Aber was der Meyer Schönberger ja sagt, ist mit diesem Jane und John Beispiel, ich finde es ein bisschen konstruiert, aber was er halt sagt, und das stimmt natürlich, wenn ich an was erinnert werde, dann habe ich ein Gefühl dazu. Und das Gefühl kann ich dann halt nicht ausschalten. Wenn ich jemanden einstellen will und dann macht er was total eklig, dann finde ich so ganz eklige Fotos von dem. Das ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber oder ich werde auf einer anderen Ebene an was erinnert, was halt irgendwie eine positive oder eine negative Assoziation halt einfach hervorruft, dann kann ich mich ja nicht aktiv gegen ein Gefühl wehren. Obwohl ich auch finde, also das sagt Maya Schönberger, obwohl ich auch, also ich als ich auch finde, man hat ja so ein bisschen so ein Tech-Cloud-Gefühl, das meintest du, glaube ich, ja eben auch. Irgendwie ist der Streit von vor 4 Jahren vielleicht nicht mehr so Ah, genau. emotional Danke, aufrüttelnd. jetzt weiß ich wieder, was der zweite Punkt war, den ich gerade noch sagen Okay. wollte. Der erste war dieser soziologische. Der zweite ist, vielleicht ist das Problem gar nicht, vielleicht muss man gar nicht für so ein Vergessen sorgen. Vielleicht ist es total egal. Die Frage ist, was, also würde sich für mich fast eher stellen, wie schaffen wir es, dass bei den ganzen Informationen, die da entstehen, dass wir eine vernünftige Art finden, schneller die, nur noch die zu sehen, die wir gerade aktiv sehen wollen in diesem Kontext. Sei es, indem wir nur die neuesten Sachen angezeigt kriegen, sei es was anderes. Ich weiß gar nicht, ob es so schlimm ist, wenn da so viel also wenn da so viele digitale Erinnerungen entstehen, solange man sie halt nicht, wenn du nur eine Mailadresse suchst, du den Streit von vor 5 Jahren angezeigt kriegst, sondern halt nur die Mailadresse, um es mal auch an diesem super simplen Beispiel irgendwie festzumachen. Ja, das Problem ist Ich will halt, nicht, dass meine Vergangenheit gelöscht wird. Glaube ich. doch, ich will schon, dass meine Vergangenheit gelöscht Will, wird. dass mein Kundenprofil gelöscht wird, aber nicht meine Vergangenheit. Unter anderem, Das ist ein meine wichtiger Vergangenheit Unterschied, ist finde ich. vorbei. Nein, was heißt, sie wird gelöscht? Ich bin bekennende Gegnerin der Idee der Vorratsdatenspeicherung. Und das ist Ja. ehrlich gesagt, da sind wir genau an dem Punkt. Also, Ja, ich aber möchte einfach ja, nicht, natürlich. Aber das dass. ist ja eine ganz andere. Das ist ja. Ich will bestimmen, was mit meinen Daten passiert. Das Ja, aber ist doch das der ist ja, Punkt. klar, aber das Ich ist will ja. nicht, dass ein Staat oder eine Firma entscheidet, was mit Daten passiert. Und die erheben auch Daten, die ich explizit nicht selber will. Ich will mich abrufen können, wann ich mich wo befunden habe, während ich einen Anruf gemacht habe und mit wem der war. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich Zugriff auf den Inhalt des Gesprächs hätte in Aber was irgendeiner ist denn dann Form. deine Vergangenheit, die du nicht gelöscht haben möchtest? Ich will nicht, dass zum Beispiel meine Fotos verschwinden, auch wenn da vielleicht irgendwie Quatsch zu sehen Ja, aber ist. das kannst du ja sehr, also in dem. Es gibt ja sicherlich, muss man vielleicht auch ganz kurz mal dazu sagen, die Idee dieses Vergessens, ich meine, du hast es ja eben schon angedeutet, ist ja wirklich auch nicht neu. Wahrscheinlich gibt es auch noch ganz viele andere Konzepte, Ja. wie man das machen kann. Wir sprechen, glaube ich, heute jetzt mal einfach über das, weil ich glaube, das liefert eh schon mehr Ja. Stoff, als wir heute bewältigen können. Aber also die Frage bleibt ja so, Moment, ganz kurz, ich war gerade von dem Tee und der Kerze auf dem Tisch Verzeihung. ganz kurz irritiert. Moment, du hast gesagt, deine Fotos willst du behalten. Genau. Ja. Der Vorschlag, den Maja Schönberger macht, ist, dass du selber halt einfach sagen kannst, dieses Foto möchte ich 2 Monate aufbehalten, dieses Foto möchte ich 5 Jahre aufbehalten und dieses Foto möchte ich 99 Jahre aufbewahren. Und du kannst ja zu jedem Zeitpunkt auch noch verändern. Ich finde diese private Datenhygiene finde ich insofern ganz charmant, als dass es für mich so ein bisschen die Idee ist, gar nicht so sehr datenschutzmäßig, sondern eher so wie meinen Kleiderschrank ausrümpeln. Ich sehe das halt auf meinem Rechner, oder das weiß ja jeder, der Klar. irgendwie viel den Rechner benutzt. Viele Sachen speichert man einfach, weil man sich denkt, pff, ja, Klar. sortiert das halt irgendwie Genau, weg jeder und hat trotzdem. irgendwie hat Ordner mit 400 Bildern, die alle heißen IMG 001 bis IMG 400. Und keiner Und weiß, bei was mir drauf ist das halt zum Beispiel so, wenn ich einen Artikel schreibe, habe ich manchmal so, keine Ahnung, Recherchemüll, eine Zweitdatei quasi, wo dann halt irgendwie alles reingedroschen wird. Die brauche ich dann vielleicht noch 1 Woche oder so. Ja. Aber natürlich lösche ich die halt nicht. Wenn ich Ja. eingeben könnte, so, ach komm, Ja, und wie die nach Frage ist zwei ja, also, Monaten ist es irgendwie auch aber wieder gut. ist es denn schlimm? Also, ich würde mal, Es ist halt lass gerümpelt. uns Nee, mal, ich sag, genau. das ist wie der Kleiderschrank. Es ist überhaupt nicht schlimm, zugerümpelte Ecke irgendwo zu haben. Ich Nur habe die ist dann halt zugerümpelt. seit meinem ersten PC, habe ich damals irgendwie so einen Ordner gehabt mit Daten, einem kleinen Hilfsprogramm, den ich damals nützlich fand. Den hätte ich auch einfach mal ausmisten können. Ich habe den damals einfach immer weiterkopiert von Computer zu Computer, wo ich den seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr benutze. Aber der war halt insgesamt sowas wie 28 Megabyte groß. Die Mühe, diesen Ordner zu suchen und zu löschen, ist größer, als es einfach da drauf zu lassen, weil es ist mir ja egal. Es gibt ja genug Speicherplatz. Ja, klar. Ist natürlich Also, jetzt auch. ja. Aber Das ist eine mal andere Sache. andersrum Also. gefragt, was ich fände es fast schlimmer, dass ich mal an die Beispiele von Fotos bleibe, ich also irgendwie Informationen ins Netz raustrage. Also in dem Fall nicht irgendwo, wo die über mich gesammelt werden, sondern wo ich sie gezielt für mich selber hinpacke. Ja? Also es ist ein sehr selbstbestimmter Ja. Akt. Auch wenn Facebook-Foto, Flickr, Flicker irgendwie, auch wenn sie inzwischen dummerweise ja von Yahoo gekauft ja. worden sind, wo es dann wieder schwierig wird, ja? Weil du kaufst dich halt in einen Deal ein und dann plötzlich wird ein anderer draus. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber was wäre denn, wenn Flickr jetzt einfach irgendwie den Stecker zieht, aus irgendeinem Grund, rechtlich oder finanziell? Die ziehen den Stecker, sind meine ganzen Bilder weg. Das finde ich, glaube ich, viel schlimmer. Aber das hat ja nichts, ja, gut, aber das hat ja nichts mit digitalem Vergessen zu tun. Mit einem Naja. bewussten, nein, weil die Idee von diesem digitalen Vergessen ist ja quasi ein bewusster Ja, genau. Umgang mit Daten. Also, dass du dich wirklich kurz halt auseinandersetzt, welche Daten brauche ich, was möchte ich, wie lange sollen irgendwelche Daten hier sein oder da sein. Wenn jetzt irgendeine Firma einen Stecker zieht, das ist ein bisschen. Naja, aber es passiert Das ist ja ja andauernd. ungefähr, Das, ja das, klar, aber das ist ja ungefähr so. Also, wir müssen jetzt uns nicht über DRM streiten, nee, sondern das nee, ist ja klar. ungefähr so, wie wenn dein Musikdienst halt irgendwie pleite geht und deine ganze Ja, ganz Musiknutzungsrechte genau. halt Und das ist einfach aber weg ja sind. durchaus so. Und damit geht natürlich auch, wenn ich, angenommen, ich hätte irgendwo den super ausgefuchsten Musikprofil beim Musikempfehlungsdienst meiner Wahl. Und ich will auf jeden Fall. So, kann ich das irgendwie wieder haben? Kann ich bitte, wie auch immer ihr das analysiert habt, ich will meinen Musikgeschmack bitte auf einem USB-Stick mit mir rumtragen und zum nächsten Anbieter gehen, wenn ihr pleite seid? Ich weiß es nicht. Aber weil davon abgesehen ist, ist es natürlich wirklich ein schöner Punkt, dass du quasi, sei es jetzt über irgendwie semantische Daten oder wie auch immer, Informationen mit so einem gewissen Datum sagst, oder dass du sagst, keine Ahnung, die Priorität soll runtergesetzt werden nach einem Jahr oder nach 3 Monaten oder sowas. Solange man das halt nicht selber per Dropdown-Menü irgendwie einstellen muss. Das muss halt irgendwie ein System sein, was schlau genug ist, um das implizit Ja, zu erahnen, sozusagen. ich finde halt das Charmante an dem ganzen Ding, dass du den einzelnen Nutzer über solche Verfallsdaten oder Möglichkeiten halt irgendwie Sachen rosten zu lassen, Ja. eigentlich zu einem Souverän über seine eigenen Daten ein Genau. Stück weit wieder mehr machst. Einfach weil wenn du verbindlich ein Unternehmen oder den Staat irgendwie auffordern kannst, natürlich im Rahmen gesetzlicher Vereinbarung, ab dann und dann muss aber einfach wieder gut sein. Und das gibt es ja. Also Ja, wenn ich eine Straftat begangen hätte, würde die da ja nach so und so vielen Jahren, genauso wie je Punkte nach Schwere des genau, Vergehens so wie oder keine Ahnung, Punkte Punkte beim in Führerschein, Flensburg, genau. dann geraten ja Diese irgendwann wieder, Punkte in Flensburg, diese blöde ja, ist ja Redewendung. egal, aber dann gerät das halt irgendwann wieder ins Großer Schrank Vergessen. voller Und ich Punkte. finde das, mein Schrank ist sehr leer Ja. in Flensburg. aber also ich find das charmant, weil es einfach dann den Leuten die Möglichkeit gibt, auf einer Augenhöhe mit einem Unternehmen oder auch ein Stück weit halt dann mit einem Staat, natürlich ist es mit dem Staat nochmal komplizierter, halt irgendwie zu agieren, weil ich gerne Ja, möchte, genau. dass Und das ist ich aber das jetzt auch selber jetzt, entscheiden kann. Und das das, sagst du ja im Endeffekt nee, auch. genau, und das ist jetzt tatsächlich der Punkt. Also der politische Punkt hinter dieser ganzen Vergessensmetapher ist, das Vergessen selber ist wahrscheinlich gar nicht so relevant. Das wirklich Entscheidende ist, dass wir erstens mit der Zeit fertig sind. Maike Aha. versucht hier unauffällig, mir einen Zettel, Ich habe keinen Zettel mir eine gefunden. Nachricht zukommen zu lassen. Aber dass es wirklich darum geht, wer bestimmt über deine Daten, und das kann es natürlich, im Endeffekt kann man das nur selber sein. Und wir haben jetzt gerade halt so ein völliges Ungleichgewicht, wo sowohl Staat wie Unternehmen können mit diesen Daten machen, was sie wollen. In der EU kannst du weniger explizit mit Adressen handeln als in den USA zum Beispiel, aber im Großen und Ganzen ist es ja schon eine absolute einseitige Nummer und man kann sich dagegen nur wehren, wenn man sich komplett aus diesem digitalen Leben raushält, bis zu einem großen Ja, Teil. genau. Das geht Aber natürlich nicht. Man muss dann eben, natürlich. und selbst das funktioniert ja nicht, weil es Ja, werden ja eben, ganz viele auch das Daten über funktioniert mich nicht, ganz erhoben, genau. auf die ich gar keinen Einfluss habe, Genau, und deswegen unmittelbar. ist halt wichtig, dass die Benutzer das Recht an ihren eigenen Daten, an ihrem Social Graph auch, was, also dass du bestimmen kannst, wer hat Zugriff darauf, mit wem du befreundet bist, mit wem du kommunizierst, all diese Sachen. Ja. Das ist ja echt, vielleicht, das ist, glaube ich, der Kern dieser Debatte so, und das. Und ich finde das wirklich wichtig und ich möchte auch Ja. weiter dranbleiben, weil. Und die Google Data Liberation Front, deren Sticker hier so prominent auf dem Tisch liegt, leider nicht wieder Ja, ins. Wieder in. aber ansonsten will man den Tisch nicht sehen. So, Wird gut. schon. Wir sind am Ende angelangt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal euch Wann auch dafür immer, wann auch interessiert. immer das nächste Mal sein wird, Wann auch wann und immer das was, sein. weil wir sind ja doch Ach. etwas abgeschweift. Ja, Gut, schönen okay, Abend. gut. Tschüss.